Bessie. Oh, welch ein strahlender Morgen. Funkelnd zieht die Sonne über dem Horizont auf, weckt die Vögel in den lichtgrünen Baumkronen, kitzelt den rotbraunen Eichhörnchen die verschlafenen Nasen und malt goldene Kringel auf die Dächer der Pineapple Ranch. Andy Cajun, der Sohn des Farmers Mark Cajun, ist schon früh auf, zu den Ställen und zu seiner braunen Stute Salla unterwegs. Denn heute, ja, heute heißt's früh im Sattel sein, aufbrechen zum Ereignis des Jahres, Jahrmarkt in Dodge City. Nur gute 2 Wegstunden entfernt erhebt sich dies lebhafte Städtchen am Fuß der Feuerberge, geprägt und prall gefüllt vom lauten Leben und Treiben der harten Boys aus der nahegelegenen Silbermine, die sie White Angel, weißer Engel, nennen. Doch zurück zu Andy, zu seinem inzwischen längst gesattelten Pferd. Und natürlich, da fehlt ja noch jemand. Bessie, Andys treue Collie-Hündin. Sie ist ja heute Morgen auffallend still. Schläft sie etwa noch? Hey, Bessie, aufstehen! Von welchem Knochen träumst du? Dabei dreht sich der größte Ochse von Dodge City schon längst am Spieß. Ein Fest für deine Zähne. Na, hopp, komm. Ja, komm, komm. So ist gut, ja. Komm, reiten wir. Auf zum Jahrmarkt. Attraktionen, Sensationen, einzigartig auf der Welt. Nur hier bei Crazy Sugar Ben. Treten Sie ein. Sie sehen Lady Longhair, die Dame mit dem längsten Bart. Meine Herrschaften, jedes dritte Los gewinnt. Machen Sie mit bei den Glücksspielen. Las Vegas! Na nun sieh mal, Julie, wen wir da haben. Da kommt doch tatsächlich... Andy Cajun, welch eine Überraschung. Hallo, Mr. Baxter. Guten Morgen, Julie. So ein Wiedersehen bringt eben nur der Jahrmarkt von Dodge City fertig. Ich freue mich, mein Junge. Wie geht's der Pineapple Ranch? Wir sahen uns doch mindestens, na lass mich nachdenken. Mindestens 6 Monate nicht mehr, Papa. Tatsächlich, Kinder. Das Wiedersehen muss begossen werden. Kommt nach drüben in den ollen Whisky-Schuppen von Willy Walker. Für dich, Julie, natürlich nur ein zahmes Wässerchen. Ja, ja, ich weiß schon, Papa. Moment, Mr. Baxter. Ich bind nur meine Salla fest. Na, Bessie, und du? Ja, ja, ja, ja, ich weiß ja, du bleibst lieber hier, nicht? Und schnüffelst beim alten Grovey an der Wurstbude, was? Ja, ja, ja, ja, ein paar Bratenten fallen da ja immer für dich ab, hm? Na gut, also spring schon. Du weißt ja, wo wir sind. Gehen wir, Mr. Baxter. Okay. Und Andy hat natürlich recht. Er kennt ja seine Bessie. Was gibt's hier alles an herrlichen und aufregenden Gerüchen zu schnuppern? Auf der Pineapple Ranch, die Hühner und Pferde, die Schweine und Rinder. Also, na, das ist etwas Altes. Aber hier, an jeder Ecke eine Neuigkeit. Und da, na sowas, ein Bär. Ein richtiger, großer, zottiger Bär. Natürlich in einem Käfig. Aber davor, nein, wie schön, welch ein wunderbarer Clown. Und noch dazu auf einem Drahtseil, rote Pluderhosen, ein spitzer Silberhut und spielt auf einer Flöte. Hat man sowas schon gesehen? Timmy, der Einmalige, zeigt Ihnen, meine Herrschaften, den dreifachen Salto auf dem Drahtseil. Schauen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Und alle, hopp! Fasziniert starrt Bessie den bunten, den einmaligen Timmy an. Wie er funkelt, dieser Clown, wie er sich lächelnd verbeugt. Also bei aller Bewunderung für seinen Herrn. Andy kann das nicht. Das heißt, man müsste Andy eigentlich holen und ihm diese herrlichen Kunststücke auch zeigen. Ob er schon drüben im Saloon ist? Oder noch nach dort unterwegs? Bessie wendet sich und erstarrt. Weg hier, du Rothaut, du stinkender Kojote. Hörst zurück in dein Rattennest, was hast du hier zu suchen? Wir wollen eine Geiernase hier nicht sehen, verstanden? Mova will weißen Brüdern doch nur Krüge bringen. Tonschalen. Ach ja, und unsere Dollars dafür nehmen, nicht wahr, Indianer? Auch die Bleichgesichter verkaufen ihre Ware. Eben, Bleichgesichter. Und das hier ist ein Jahrmarkt für Bleichgesichter, kapiert? Und deine Tonkrüge, hä? Und deine Schalen, was? Ah, da hast du sie! Mr. Baxter, sehen Sie, was geht denn da vor sich? Das ist doch dieser Cowboy Mike Winters von der Webster Farm, den der alte Dave rausgeschmissen hat. Ja, na, warte. Hey, Sie da! Lassen Sie sofort den Mann los! Was maßen Sie sich an, Winters? Sind Sie von Sinnen? Hier ist ein friedlicher Jahrmarkt! Ach nein! Nun seht mal an. Das Bürschchen spielt den Sheriff von Dodge City. Habe die Ehre. Hau ab, Kerl! Ich warne dich. Und ersetze Mova das Geschirr mit deinen harten Dollars, verstanden? Und verschwinde! Hohoho, er spricht wie der weiße Vater in Washington persönlich, der Kleine. Aber wer hier verschwindet, bestimme ich. Nämlich du, Indianerfreund. Mitsamt deinem Liebling dieser stinkenden Rothaut. Da, nimm! Andy! Zurück! Andy, er schießt! Getroffen. Ah, meine Schulter. Andy. Oh, Andy. Schnell, Leute, schafft ihn in meine Wohnung. Julie, und du, hol den Doktor. Und Bessie? Ein dichter und undurchdringlicher Kreis schließt sich um ihren verletzten Herrn. Wie da durchkommen? Was tun? Winselnd läuft das geängstigte Tier hin und her und versucht hier, versucht da, sich hindurchzuzwängen. Vergebens. Ratlos beschließt Bessie, einen großen Kreis zu schlagen, um sich von der anderen Seite zu nähern. Doch da sind die Buden, die Karusselle, Menschengedränge, Schaustellerwagen, ein Käfig. Und plötzlich steht Bessie vor Timmy, dem Clown. Na, was kommt denn da für Besuch? Komm mal her. Hier hab ich was. Allerbester Schinken aus Madame Bouchers prima, prima Schlachterei. Aber du zitterst ja. Was hast du denn, mein Kerlchen? Schutzsuchend drängt sich Bessie an den besorgten Clown, dessen Hand sanft über das seidige Fell gleitet. Doch plötzlich, Bessie erinnert sich, springt hoch, hetzt in großen Sprüngen zurück, dorthin, wo Andy zu Boden sank. Doch nichts, niemand, keiner ist mehr da. Wo ist Andy geblieben? Aber hier ein Geruch, eine Spur, da, das Haus. Dorthin verläuft die Fährte, dort muss Andy sein. Jaulend springt Bessie gegen die Tür, kratzt, läuft hin und her, aber es öffnet sich auch nicht der kleinste Spalt. Ratlos schleicht das enttäuschte Tier davon. Was nun? Wohin? Ach ja, da ist doch diese freundliche Stimme, dieser bunte, herrlich glitzernde Mann, Timmy. Ob er helfen kann? Holla, da bist du ja schon wieder. Nun, mir scheint, du hast dein Herrchen verloren. Na gut, wenn du bleiben willst. Hab bei so einer hübschen Hundedame nichts dagegen. Nur du musst dann mit uns kommen. Brownie hier, der Bär, kriegt nämlich Unterricht, weißt du? Jeden Tag 2 Stunden, draußen vor der Stadt. Er soll tanzen lernen und mit mir auftreten. Hm? Verstehst du? Na gut, dann komm. So, da sind wir schon. Brrr. Lucy, altes Mädchen, halt. Hab ja bald einen ganzen Zoo zusammen. Aber sag mal, Hündchen, kann man dich nicht auch zu was dressieren? Das wäre eine tolle Zirkusnummer, die dem guten Timmy da einfällt. Vielleicht zusammen mit Brownie? Huh? Brownie, sag mal, was ist mit dir? Böse? Warum? Aha, du bist eifersüchtig. Auf diesen Vierbeiner da. Na, da bist du aber auf dem Holzweg. Komm erst mal raus und beschnüffelt euch. Komm, Brownie. Keine Angst, Bessie. Er ist an einer langen Kette am Käfig angebunden. Ja, Brownie, komm. Na, was ist denn mit dir los? Du schlägst nach mir? Weg, bist du? Weg, sag ich. Na, wird's bald weg. Danke, du guter Hund. Brownie hat mich angefallen. Das hat er ja noch nie getan. Bessie, hilf mir! Brownie hört mich nicht! Mit fletschenden Zähnen und gesträubtem Nackenfell geht Bessie den eifersüchtigen und gereizten Bären an, springt jaulend an ihm hoch. Noch jemand sieht versteckt im Gebüsch mit an, wie Bessie ihren neuen Freund Timmy verteidigt. Damned. By Jove, das ist ein Schauspiel. Das sieht man nicht alle Tage. Zwei liebe Tierchen, die sich nicht einig werden können. Und wie ich Mike Winters kenne, wird er gleich ein paar Dollars daraus machen. Schätze, die Boys da von der Silbermine, die lassen sich so einen Tierkampf einen Batzen kosten. Ja, ist zwar verboten, aber wen kümmert's schon? Ist doch egal, worauf sie wetten, Hauptsache ist was los. Aber nun, Mike, heran ans Unternehmen. Erstmal den Hampelmann da. Hallo, hallo, du Buntspecht. Soll ich deinem Teddybären mal einen Knallbonbon in den Pelz jagen? Oh, wer ist das denn? Wer sind Sie denn, Mister? Nicht schießen, bitte nicht auf Brownie schießen. Er ist bloß eifersüchtig und hungrig auch. Ja, eben. Und es sieht ganz so aus, als will er dich zum Frühstück vernaschen. Ich bin direkt dein Lebensretter, du Harlekin. Bitte, Mister, gehen Sie wieder weg. Brownie beruhigt sich schon wieder. Noch ist er an der Kette, nicht, dass er sich losreißt. Aber doch nicht so aufgeregt. Ist doch alles ganz lustig. Ich will dir sogar ein kleines Geschäft vorschlagen, du Angsthase. Wie wär's, wenn du mir diese Kampfhähne da überlässt? Den Bären und den Köter. Mike Winters? Er wird schon damit fertig. Aus dem Geschäft wird nichts, Mister. Schon um ihretwillen. Was verstehen Sie von Tierdressur? Sie sehen ja, wie Brownie ist. Ach, du meinst, ein Cowboy wird nicht damit fertig? Du Witzbold. Glauben Sie mir, Mister... Also nun pass mal auf, du halbe Portion. Krieg ich nur die Viecher oder nicht? Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass es nicht geht. Aha, du willst nicht. Na ja, dann wird dir Mike Winters zeigen, wie man sowas macht. Hilfe! Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich los! Sie... Au, die Ungeheuer! Ja, und ein bisschen nachhelfen, so. Da, der Baum. Und dieser Strick, das wird gerade richtig sein, um dich für eine Weile festzubinden. Und inzwischen ist Mike Winters mit einem Tierpark über alle Berge. Aber es ist doch meine Existenz, mein Broterwerb. Genau, ja, dasselbe denkt Mike Winters auch. Bye-bye. Hey, Herr Zirkusdirektor! Hey, du Bestie, sonst! Nach kurzem Kampf hat Mike Winters die tapfere Bessie überwältigt und Brownie mit einer vor seine Nase gehaltenen Feuerfackel wieder hinter seine Gitterstäbe gedrängt. An einen langen Strick gebunden muss Bessie Timmys Wagen mit dem Bärenkäfig, den nun Mike Winters lenkt, folgen. Wo geht die Reise hin? Was soll nun werden? Die Kleinigkeit wäre ja erledigt. Da oben bei White Angel, bei der Silbermine, da würden sie sich freuen. Und Mike Winters hüpfen dann die Dollars nur so in die Kasse. Sie werden wetten wie um ihre Seele, die Boys da. Hey, Teddy, Ruhe! Hey, das heißt, er rollt die Augen wie ein wilder Mustang. Ich muss wohl doch zurück zur Stadt und erstmal Futter holen. Verdammt, das passt mir überhaupt nicht. Ich bin abgebrannt wie ein trockenes Strohdach. Mal sehen, was wir da machen. Also, zurück nach Dodge City. Mit brennenden Augen starrt Timmy dem Räuber nach. All sein Geld steckt im Erwerb des Bären, den er einem über Land ziehenden Gaukler abkaufte, um ihn für sich und zu einer großen Nummer zu dressieren. Und dann sein Wagen mit allem, was er hatte. Er selbst, verzweifelt, hilflos an einen Baum gefesselt, ohnmächtig preisgegeben. Wer soll ihn hier aufspüren? Wer ihn an diesem einsamen Platz finden? Bald wird die Nacht kommen. Die Kälte. Psst! Psst! Ja? Ist da jemand? Psst, Bleichgesicht. Wer ist denn da? Hier Mova. Mova der Indianer. Mova alles gesehen. Alles, was Weißer Schakal gemacht hat mit Timmy. Und Mova dich befreien. Oh, Mova, dich schickt der Himmel oder Manitou oder sonst wer. Aber komm, schneid meine Fesseln durch. Mova gleich da. So. Und hier. Und hier. Und Timmy wieder frei. Komm, Mova, gehen wir in die Stadt. Gehen wir zum Sheriff. In Dodge City, im großen Wohnzimmer der Familie Baxter, ist Andy inzwischen von Dr. Dillman untersucht und verbunden worden. Nur ein kleiner Streifschuss an der Schulter, dem Himmel sei Dank, also nichts Ernstes. Ein kleines Pülferchen, ein Verband und eigentlich ist's schon vorbei. Mr. Baxter, Julie, Doc, ich danke euch allen. Es geht mir gut, nicht der Rede wert. Ich, Gehe nun. Nicht so stürmisch, Andy. Ich denke, du wirst ein gutes Huhn im Topf doch nicht verschmähen. Danke, Julie. Du bist wunderbar, aber ich habe nur eine Sorge. Ich weiß, Andy. Du denkst an Bessie. Andy, Bessie ist längst zu Hause auf der Pineapple Ranch. Sie kennt den Weg wie ich meinen Pillenkram. Umso schlimmer. Wenn sie allein zurückkehrt, wird man sich dort Sorgen machen. Ich muss jetzt fort und zwar so schnell wie möglich. Tja, Andy, ich sehe es ein. Wir können dich nicht halten. Dann geh, mein Junge. Aber pass gut auf dich auf. Sieh, dass du diesem Fuchs, dem Winters, nicht nochmal begegnest. Der scheint verteufelt schnell mit seinem Donnerrohr zu sein. Keine Bange, Mr. Baxter. Ich bin gewarnt. Und nun, ihr Lieben, lasst mich gehen. Danke. Danke für alles. Auf Wiedersehen, Andy. Besuch uns bald wieder. Ich weiß nicht, Julie. Mir gefällt's nicht, dass er geht. Ach ja, und meine gute Sulla, die steht noch immer angebunden vor Willy Walkers Saloon. Vielleicht hat Willy ihr inzwischen schon ein scharfes Glas kredenzt. Na, schauen wir nach. Hallo, da ist sie ja, in alter Frische. Und tatsächlich mit einem großen Eimer Wasser. Na, dann sag ich dem alten Whisky-Mixer da drin mal persönlich Dankeschön für dich, Sulla. Festen Schrittes betritt Andy den Saloon. Lauthals begrüßt von vielen, die ihn kennen. Nun ja, die Schießerei, der Schulterverband, das sind eben die rauen Sitten in Dodge City. Und gerade als Andys blonder Schopf durch Willy Walkers Tür verschwindet, biegen auch Mova und Timmy in die Hauptstraße von Dodge City ein. Da, sehen weißen Bruder? Geht ins Saloon. Hat geholfen Mova gegen bösen Schakal. Wird Timmy gehen ins Saloon auch und holen weißen Bruder. Ja, richtig. Und ihm gehört auch diese schöne Collie-Hündin. Er wird sie vermissen und sich Sorgen machen. Gut, wenn er alles weiß. Warte, Mova, ich komme gleich wieder. Hey, Mister. Meinen Sie mich? Ja, ich glaube, es wird Sie interessieren. Ich habe was für Sie. Sprechen Sie. Ich sah Sie vorhin bei meinem Auftritt. Ich bin Timmy mit einem Hund. Bessie? Ja, eine Collie-Hündin. Bessie, natürlich, das ist Bessie. Wo ist sie? Was ist mit ihr? Bitte, schnell, was ist los? Eine üble Geschichte. Ein Kerl, Mike Winters nannte er sich, hält sie gefangen. Gefangen, Mike Winters? Meine Bessie gefangen? Wo ist der Kerl? Hier, Gentleman. Und keiner rührt sich. Fötchen hoch! Lasst ruhig die Gläser fallen! Na, wird's bald! Es war die erste Warnung. Los, alle an die Wand! Auch du, Andy Cajun! Dir zeig ich, lumpiger Band, ich dich so vor, laut Kleiner. Und nun, Billy Walker! Ein Whisky. Bezahlen tue ich so, kapiert? Die paar Gläser, die sind nicht zum Weinen. Cheerio, Boys. Und sogar vom Besten. Das ist sehr nobel, Willi. Halt! Keine Bewegung. So, und nun? Darf ich Sie zur Kasse bitten, Willi Walker? Ja. Ja, genau, das schöne schwarze Kästchen da drüben, genau das meine ich. Aber... Halt's Maul! Hier rede ich, kapiert? Kasse her. So, nun sammel mal die netten Scheinchen alle fein zusammen und gib sie hier deinem lieben Freund Mike Winters. Und vergiss auch keins, hörst du? Aber das ist doch meine... Wie sagt ich, Schnauze! Lässig greift Mike Winters nach einem leeren Beutel im braunen Ledergürtel. Schaut mal einen Wimpernschlag lang nach links, nestelt ein wenig, mit der rechten den Colt im Anschlag. Doch dieser Augenblick genügt. Mit wildem Aufschrei stürzt sich Andy auf den Verhassten, reißt ihn nach hinten, wirbelt ihn zu Boden. Ein verbissener Zweikampf beginnt. Bewegung kommt in die erstarrten Männer. Andy, gib's ihm! Joe, hol ein Lasso! Bindet ihn! Zeig es, du Satan! Wo hast du Bessie? Und wenn du nicht... Halt! Aufhören! Hier ist der Sheriff! Was geht hier vor sich? Mova hat mich geholt und mir von dem Krawall berichtet. Krawall nennen Sie das, Sheriff? Der Kerl hier ist ein Gangster. Er wollte Willy Walkers Kasse rauben. Ja, und meinen Bären und Mr. Cajuns Hund auch. Die Tiere? Was willst du mit den Tieren? Stimmt das, Mike Winters? Zerbrechen Sie sich nur selbst, Ihr kluges Köpfchen, Sheriff. Ich glaube, er will einen Tierkampf machen. Oben für die Boys von White Angel, vom Weißen Engel, von der Silbermine. Und das ist doch verboten. Ist das wahr, Mike Winters? Nun denken Sie doch selbst, Mr. Sheriff. Dafür bezahlt man Sie ja wohl. Nicht wahr? Dir wird das Lachen schon vergehen, du widerlicher Schurke. Keine Beleidigung, Sheriff. Noch können Sie mir nichts beweisen. Sheriff, er hat nicht Unrecht. Die Kasse ist noch hier und wenn er sagt, wo er die Tiere und Timmys Wagen hat, dann ist noch nichts passiert. Ich mach mir halt nur Sorgen um Bessie. Sagen Sie ihm, ich will's vergessen, wenn ich Bessie unbeschadet wiederhabe. Das gefällt mir nicht, Andy Cajun. Aber dir zuliebe gut. 24 Stunden Vorsprung für dich, Mike Winters. Geh über die Grenze und gib uns dafür Bessie und den Bären raus. Immerhin ein Angebot. Und direkt von der hohen Staatsgewalt. Naja, es wird zu überlegen. Also dann, Gentlemen, gehen wir. Freies Geleit für mich natürlich. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo der Zirkus ist. Und versuch nicht zu pokern, Freundchen. Du vertraust meinem Ehrenwort nicht, Andy Cajun? Na also gut, ich sag's euch. Beim Hufschmied Smitty, hinter seiner alten Scheune, da steht der Tierpark. Und Smitty? Was sagt der dazu? Oh, der hat vor lauter Huf beschlagen, also ganz bestimmt noch nichts gehört. Ich trau ihm nicht, aber vielleicht... Eine seltsame Prozession setzt sich zum Hufschmied Smitty in Bewegung. Mit katzenhaften Schritt in der Mitte zwischen Andy und dem Sheriff, Mike Winters. Ein verächtliches Lächeln um die Lippen. Timmy und Mo war dahinter, gefolgt von Dodge Citys Männern aus Willy Walkers Bar. Hey Sheriff, was ist das für eine Karawane? Bringst du mir einen Fackelzug? Smitty, wir wollten mal zu deiner Scheune. Wohl Mäuse fangen. Das hat noch keiner gewollt. Aber wenn es euch Spaß macht, bitte sehr. Gleich links hier an den beschlagenen Pferden vorbei. Verrückte Einfäller. Immer diese Sheriffs. Was wollen sie denn von meiner Bretterbude? Außer Stroh werden sie nichts finden. Die Menge drängt sich vorwärts. Da sind die Pferde, da ist Mittys Krautgarten und dort die alte Scheune, prall gefüllt mit staubigen, dicht gepressten Strohballen. Windschiefe Luken, morsche Bretter halten sie gerade noch fest. Aber wo ist Timmys Wagen? Wo ist Brownie? Wo ist Bessie? In diesem Augenblick, mit einem wilden Satz, springt Winters vorwärts, reißt mit beiden Händen Strohballen um Strohballen herunter, lässt sie auf die Köpfe der verdutzten Häscher sausen, ein Chaos von Leibern, Armen, Beinen, Hüten, Schuhen, alles geht unter in einer Lawine von Stroh und Staub. Sheriff, ein Trick! Das war ein Trick von Winters! Haltet ihn! Und ihr wolltet Winters reinlegen? So schnell nicht, Gentlemen! Da habt ihr euch getäuscht! Smitty, ein Pferd! Schnell! Hey Mann, das gehört doch Buddy Bennett! Dann grüß ihn schön! Und auch die Mäuse im Stroh! Und bestell ihn, sie sollen etwas früher aufstehen! Mike Winters ist ein cleverer Junge! Unbeweglich steht die glühende Mittagshitze über Firewood Glen, einer schmalen Bergschlucht in den unendlichen Weiten des Feuerwaldes, der sich wild, grün und undurchdringlich bis hinauf zu White Angel, der Silbermine, schwingt. Die flirrende Luft fällt schwer und drückend über die Geröllsenke, auf welcher Mike Winters Timmys anspruchslosen Wohnkarren samt dem Bärenkäfig abgestellt hat. Hunger und Durst quälen Brownie den Bären und Bessie, die von Mike Winters gefangene treue Collie-Hündin des jungen Andy Cajun. Schon Stunden sind sie der Einsamkeit preisgegeben, nur mit den schweigenden Kreisen der Bergvögel über sich. Wie lange noch müssen sie hier bleiben, aushalten in dieser Unwegsamkeit, ohne Nahrung und Wasser? Doch plötzlich... Bessie hebt lauschend den Kopf, drang da nicht Hufschlag an ihr Ohr? Tatsächlich, entfernt zwar, aber sich unverkennbar nähernd. Und dort, am Eingang der Schlucht, taucht nicht ein Reiter an der Biegung auf? Und ist das nicht... Ja, Bessie erkennt den Heranjagenden, den verhassten Mike Winters. Hey, ihr beiden Hübschen! Ihr habt euch doch nicht schon gelangweilt? Na, Hündchen. Ich wurde eben noch aufgehalten. Ja. Manchmal hat es so ein kleiner Ausflug in sich. Hey. Sag mal, du verdammter Köter. Kannst du mit deinem Konzert nicht endlich aufhören? Auch wenn du ganz Firewood Glen zusammenkläffst. Es wird dir nichts nützen. Hier hören dich höchstens ein paar Murmeltiere. Und so fressen, Kleiner. Gewöhn dir ab, daran zu denken. Wer kommst du erst nach, White Angel? Hörst du nachher? Mit hungrigem Magen bist du ein bisschen schärfer für den Kampf mit deinem zottligen Genossen da. Voller Bauch schlägt sich nicht gern. aber ich verliere Zeit. Ich verliere unnütze Zeit mit euch. Na komm, alter Klepper, lass dich wieder vor den Wagen spannen. Und dann ab mit uns allen zu den Jungs von White Angel. Mike Winters hat einen neuen Beruf. Veranstalter von Tierkämpfen. Bringt viele harte Dollars ein. Und wer weiß, was noch daraus werden kann. Hey, hopp, los! Na komm, na! Und nur wenig später holpert Timmys Karren den steinigen Schluchtweg aufwärts, während die erschöpften Tiere ihrem ungewissen Schicksal durch den geldgierigen Mike Winters ausgeliefert sind. Stunden vergehen. Langsam sinkt die Sonne tiefer. Der Weg nimmt immer noch kein Ende. Bessie kann nur noch winseln, fast schon ohne Stimme. Wird sie durchhalten? Wird ihre Kraft ausreichen? Doch, was war das? Stimmen. Menschliche Stimmen. Hier in dieser Einöde und dort hinter der Biegung waren das nicht Dächer? Ja, das sind ja wirklich Häuser. Schindmeere, steh! Wir sind da. Das Rattennest da vor uns, das ist White Angel. Hey, Boys, seht mal, Besuch! Und gleich mit dem ganzen Zoo. Mann, Jimmy, schrei nicht so. Wegen dieser Lederfratze machst du einen Lärm. Nettes Mädchen wäre mir lieber. Was will denn der Mister bei uns? Sicher ein Silberkettchen kaufen für sein Sweetheart. Haltet mal die Klappe. Ihr kackert wie ein Weiberkränzchen. Hallo. Hey, ja, das ist doch... Ja, du bist doch Mike Winters. Ich kenne dich doch noch von der Webster Farm. Und du? Natürlich, du bist Johnny Bronson. Hm. Der schwarze Wolf von Oklahoma. Gefürchtetster Revolvermann im ganzen Wilden Westen. Du kauftest damals das beste Pferd der ganzen Farm vom alten Web. Ach so, nun bist du hier. Als Gouvernante, wie ich sehe. Also eine steile Karriere. Nicht so vorlaut, Winters. Der Wolf hat das Reißen noch nicht verlernt. Lass unseren Fuhrmann in Ruhe. Sag lieber, was du hier willst. Ja, Geschäfte machen natürlich. Ich hab euch allerhand anzubieten. Einen altersschwachen Bären und diesen heutigen Köter vielleicht. Bei Jove. Dein Blick ist trübe geworden, Revolvermann. Zwei reißende Bestien sind das hier. Warte nur, wenn ich sie freilasse. Ja, was hat's damit auf sich? Ich zeige euch einen Tierkampf. Bär gegen Hund. Natürlich. Für klingende Münzen. Natürlich. Tierkämpfe sind zwar verboten, tja, aber wer fragt schon danach? Die Boys haben hier sowieso nichts zu lachen. Also, na gut, Winters, fang an. Ja. Na also, alte Klapperschlange. Das wird sogar ein Spaß für harte Männer. Was ich brauche, ist nur ein Platz mit einem festen Zaun drum. Damit meine beiden Goldstücke nicht auf die Idee kommen, bei euch spazieren zu gehen. Ja, kannst du haben. Hey, Bill, Dave, Jack, kommt mal her. Ja. Baut diesem Gentleman eine schicke Opernbühne, damit er sein Possentheater los wird. Hat der wirklich einen Tierkampf, Bronson? Ja. Mit diesen beiden Viechern da, dammit, dann können wir ja wetten. Baut erst den Zaun, dann kann's losgehen. Mit Windeseile spricht sich die Nachricht von dem bevorstehenden Schauspiel im Camp der Minenarbeiter herum. Und mit eben solcher Windeseile strömen die Boys auf dem Kampfplatz vor der provisorischen Arena zusammen. Gibt's hier sonst schon was zu erleben? Und wie man hörte, kann man wetten, na wenigstens mal eine Aufregung in diesem lausigen Mistloch von White Angel. Hey, Boys, hört her! Seht euch die beiden Gegner an! Und kommt dem Bären nicht zu nahe! Und der Hund, der ist schlau und gerissen! Nehmt euch in Acht! Ja. Und nun sagt mir, worauf ihr setzt. Ich nehme hier die Wetten an. Ja, die Biester scheinen gefährlich wie Kojoten im Winter. Und scharf wie die Pfeile der Rothäute. Los, Leute, beeilt euch! Wer setzt auf Brownie den Bären? Hier, ich. 2-1, dass der Bär gewinnt. Ich setze auf den Hund. 3-1. Nein, der Bär gewinnt. Und der Hund ist doch viel schneller, du Idiot. Nein, der Bär. So, Schluss jetzt, Boys. Es soll losgehen. Ah, du hast eine schöne Stange Geld von uns bekommen, Winters. Versuch aber keine Tricks mit uns, wir passen auf. Ich hab dich gewarnt. Und keinen faulen Zauber, kapiert? Ach, wo denkt ihr hin, Gentlemen? Ich bin ein ehrenwerter Mann. So, ich treibe jetzt die Tiere in die Kampfbahn. Los, los, geht zur Seite! Mit schmalen Augen nähert sich Winters dem Käfig von Brownie. Hinter den Gittern pendelt das Tier unruhig auf und nieder, halb von Sinnen vor Hunger und Durst. Und Bessie? Jaulend springt sie vor Timmys Wagen hin und her, ohnmächtig an das Seil gefesselt. Das Tor zur Arena steht offen. Eine Holzabsperrung sichert die Seiten bis zum Bärenkäfig. Und nun, mit hartem Griff, löst Winters das Seil von Bessie, stößt sie mit einer Stange in den Durchgang zum Kampfplatz. Aufheulend stürzt du Hündin nach vorn und da folgt ihr bereits Brownie mit gestreutem Fell und fletschenden Zähnen. Mann, da, der Bär, er greift an! Los, du Köter, geh ran! Der Hund! Los, drauf! In blinder Wut rasen die Tiere aufeinander los, irritiert durch das Johlen und Schreien der aufgestachelten Männer. Und da, sie jagen aufeinander zu, weichen aus. Bessie schlägt einen Bogen. Brüllend steht Brownie auf den Hinterbeinen. Und wieder fegt Bessie heran, verbeißt sich in der Flanke des zottigen Riesen. Da erhebt er die mächtige Pranke, schüttelt die zornbebende Hündin ab. Betäubt verharrt Bessie nur eine Sekunde, rafft sich auf. Doch schon saust die krallige Bärentatze durch die Luft. Da! Was ist los, Machot, du alter Bär? Da! Die Hündin verliert! Zeig's ihm, Köter! Zeig's ihm, du Teufel! Oh, Boys, ich gewinne! Da! Seht ihr mehr! Aufhören! Aufhören, sag ich sofort! Aufhören! Bessie, hierher! Bessie! Was willst du? Wer bist du? Kerl, wo kommst du her? Ab, du räudiger Schakal! Verschwinde! Verschwinde! Aufhören, seid ihr verdammtes Gesindel! Ihr wisst doch, das ist verboten! Tierkämpfe sind verboten! Und der Hund da gehört mir! Der Kerl, der euch die Dollars zum Wetten abjagte, hat ihn mir gestohlen, dass ihr es wisst. Stimmt das, Mike Winters? Mike Winters! Mike Winters, wo bist du? Komm her, steh Rede und Antwort! Komm raus! Wo bist du? Er ist fort. Er ist nicht mehr da. Mike Winters, hörst du nicht? Er ist geflohen. Mit unserem Geld, er hat uns betrogen. Ich will meine Dollars wieder haben. Da, Leute, da verschwindet er. Verfolgt ihn. Seht ihr da oben, da reitet er. Er fliegt in die Berge, jagt ihm nach. Ich muss mich um Bessie kümmern. Bessie, ich bin da, Bessie. Krachendes Holz, raues Keuchen, splitternde Flaschen, stampfende Stiefel der wild durcheinanderrasenden Männer erfüllt den eben noch atemlosen Platz. Was ist geschehen? Mova, der Indianer, zeigte Andy und Timmy den Weg zu White Angel, zur Silbermine, wo Timmy glaubt, Mike Winters mit den Tieren zu finden. Und so ritten Andy und Timmy durch Firewood Glen und immer höher durch den Feuerwald, bis Timmy da und da Spuren von seinem Wagen. Ja, sie sind auf der richtigen Fährte, Timmy wusste es. Mike Winters stahl die Tiere, um gegen harte Wettdollars verbotenen Tierkampf auf White Angel zu machen. Und sie kommen gerade jetzt im richtigen Augenblick, um Bessie noch einmal herauszuhauen. Zertrümmert liegt die Arena, ziehen die um ihr Geld betrogenen Männer aber auch immer drohendere Kreise um Andy und Timmy. Sag mal, Fremder, was mischst du dich hier ein? Was geht dich unser Leben hier an? Was hast du hier zu suchen? Wir haben dich nicht eingeladen. Ich sagte euch doch schon, es war meine Hündin, meine Bessie. Er hat sie mir gestohlen, ich wollte sie befreien. Wer sagt uns, dass du nicht lügst, du Kojote? Ihr steckt vielleicht alle unter einer Decke. Ein guter Trick. Die Jungs haben sehr viel Geld in die Wetten gesteckt, das weißt du. Wer gibt es ihnen nun wieder? Na, Freundchen, wer denn? Überleg doch mal. Der da natürlich. So viel wird ihm doch sein Schoßhündchen wert sein, wenn's stimmt. Leute, kommt alle her! Der Mister hier, bitte zur Kasse. Ihr könnt euch schadlos halten. Komm! Leute, seid doch vernünftig. Wie soll ich denn wissen, was Winters gemacht hat? Ach, was geht das die Boys an? Du hast ihr Vergnügen gestört und ihr Geld ist futsch. und man weiß noch nicht, ob du lügst. Also gut, wie ihr meint, Leute. Es gibt nur noch eins. Ich bringe euch Mike Winters zurück, mitsamt euren Dollars, okay? Du sprichst wie ein Greenhorn. Das sollen wir dir glauben? Du haust doch ab. Hört sich das einer an. Er hüpft auf seinem Pferd und an der nächsten Ecke steht Mike Winters, sagt guten Abend, Mister. Ach, ich vergaß, hier sind die Dollars zurück für die Jungs von White Angel. Wie aus dem Bilderbuch. Was aber soll geschehen? Hat jemand eine Idee? Nein? Dann will ich sie euch sagen. Der Kerl bleibt bei uns. Und der andere Vogel, der mit ihm kam, geht brav zurück nach Dodge City und holt für ihn ein Lösegeld in Höhe eurer... Ja, gut. Sagen wir, eurer Auslage. Ah, okay, okay. Well, ein cleverer Plan. Aber wo ist denn nun der bunte Paradiesvogel von eben? Dieser Clown? Er ist fort. Wir müssen ihn suchen. Leute, ja, so hört doch. Ja, es ist ja alles ganz anders. Passt auf den Kleinen hier auf, sonst macht er noch Dummheiten. Seht ihr? Er haut ab. Leute, helft mir! Fangt ihn! Ihr habt ja den Verstand verloren. Haltet ihn! Haltet ihn! Ja, du Schatz, du Schnüffler, du! Zeig ich, binde ihn! Ja, bindet ihn! Los! Ah, was ist das? Was ist das? Hilfe! Hilfe! Wasser! Das ist Wasser! Ein gurgelndes Chaos verschlingt den Platz. Jeder versucht, dieser Lawine aus stürzendem Wasser, quirlenden Holzstämmen und schreienden Männern zu entkommen. Das war Timmys Werk. Verzweifelt rannte er davon, als man Andy überwältigte. Irgendetwas musste doch zu machen sein. Und so stolperte er mehr in MacBentons Kramladen oberhalb des Kampfplatzes, als dass er ihn sah, entriss einem alten Regal einen Colt für sich und ein Bündel Dynamitstäbe, jagte davon. Doch was tun? Was nur damit tun? Aber da ist ja das Wasserreservoir, ein primitiver Turm auf hölzernen Beinen. Wenn man da... Ja, das ist die Lösung. Timmy handelt sofort. Zischend kracht die Dynamitladung in die Holzverstrebung. Sie bricht zusammen, rauschend donnert die Wasserwoge hinunter zum Kampfplatz, zerstörend, alles mit sich reißend. Geschafft. Es ist geschafft. Sie haben jetzt mit sich selbst zu tun. Andy ist gerettet. Aber wo ist er bloß? Ob er entkommt? Ob ihm nichts passiert? Aber da... Ist da nicht Hufschlag? Ja, das muss er sein. Ja, er ist's. Hey, Andy! Andy, hierher! Hier ist Timmy! Ja, ich bin's! Komm, hier zur Seite. Oh, Timmy. Timmy, dass du da bist. Du hast mich gerettet. Wer weiß, was diese Halunken mit mir gemacht hätten. Andy, still, schweig jetzt. Los, komm, wir müssen fort, ehe sie da unten wieder zu sich kommen. Natürlich, Timmy. Aber ich kann doch Bessie nicht im Stich lassen. Ich sehe sie nicht mehr. Wo ist sie bloß? Wenn sie nun umgekommen ist, Bessie... Ruhig, ruhig, Andy. Sie wird auftauchen. Tiere wittern und entgehen den Gefahren besser als Menschen, das weißt du doch. Glaub mir, sie lebt. Oh, Timmy, wenn du doch recht hättest. Bestimmt. Andy, wir werden sie finden oder sie uns. Aber nun müssen wir fort, wirklich. Es ist höchste Zeit für uns. Komm, Andy, komm den Weg darauf, den Mike Winters geritten ist. Ja, Timmy, ja. Ich komm schon. Reiten wir. Ich kann dich nicht auch noch in Gefahr bringen. Ich weiß. Blitzschnell wenden Andy und Timmy ihre Pferde. Nur wenige Minuten und der schweigende Feuerwald nimmt sie auf. Sie sind gerettet. Niemand von White Angel verfolgt sie. Niemand von dort kann ihnen mehr gefährlich werden. Meile um Meile legen sie zurück, stumm, beschäftigt mit ihren Gedanken. Sie müssen weiter bis Red Horn, einem bizarren Felsmassiv, denn erst von dort führt unter Umgehung der Silbermine White Angel ein zweiter Weg, fast im Halbkreis, nach Dodge City zurück. Schon zeichnet sich der eigentümlich geformte Felsen am Himmel ab, im Licht der langsam sinkenden Sonne wie ein rotes Horn aussehend, was ihm seinen Namen gab. Da plötzlich schreckt Andy auf. Timmy, sieh mal, dort oben, dort in der Luft. Geier, Andy. Das sind Geier. Sie haben wohl ein Abendbrot erspäht. Rasch, Timmy, komm. Ich muss wissen, was da los ist. Lauf, Seller. Ich kann dich heute nicht schonen. Wir müssen dorthin. Andy. Andy, langsamer. Sei vorsichtig. Wir sind jetzt ziemlich nah. Man kann nicht wissen. Denk an Mike Winters. Ja, ich weiß, Timmy. Red Horn hat viele Schlupfwinkel. Ich pass schon auf. Sieh mal da, Andy. Immer noch die Geier. Sie kreisen tiefer und tiefer. Ah, ich seh's. Da muss was sein. Gehen wir zu Fuß weiter, Andy. Schleichen wir uns ran. Die Felsbrocken decken uns doch. Gute Idee, Timmy. Binden wir die Pferde dort an den Baum. Komm, Sella. Ruhig, pscht, still, leise. Fertig, Andy? Ja, komm los. Vorsicht, nimm Deckung. Zwei Schatten huschen von Stein zu Stein, geduckt, witternd und lauschend wie Tiere, die Colts im Anschlag, gefasst vor allem auf einen, auf Mike Winters. Andy, sieh mal da, dort in der Felsspalte. Ja, da liegt ein Pferd. Timmy, das ist das Pferd von Mike Winters. Er hat es erschossen, sieh mal. Es hat eine Beinverletzung. Armer Gaul. Für ihn war es besser so. Timmy, dann ist auch Mike Winters in der Nähe. Weit kann er ohne Pferd nicht gekommen sein. Also, Vorsicht, doppelte Vorsicht. Verdammt, dann will er auch nach Dodge City zurück. Eine andere Richtung gibt's von hier ja nicht. Timmy, komm, wir müssen aufpassen. Da, sieh mal, da ist sowas Ähnliches wie eine Höhle. Komm rein, komm. Wir müssen die Gegend hier eine Weile beobachten, ehe wir weitergehen oder weiterreiten. Der Schurke kann hinter jeder Ecke losballern. Psst, komm, legen wir uns auf die Lauer. Nichts als Stille, schweigende Stille ringsumher. Nur der Wind weht um Red Horn. Doch, war da nicht etwas? Trägt er nicht Geräusche? Nein, das sind ja Töne zu Andy und Timmy. Ach, verdammt, es sieht so aus, als sollte ich in diesem Geiernest die Nacht verbringen. Dass dieser elende Gaul auch stolpern musste. Naja, Mike Winters hat schon ganz andere Dinger gedreht. Bis Dodge City, es ist noch ein Tagesmarsch. Ach, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Na, sehen, ob mir Red Horn ein weiches Bettchen bieten kann. Hey, gibt es hier Gespenster? Du verdammter Bastard! Du Missgeburt, du elender Köter! Wie kommst du denn hierher? Hau ab, sage ich! Lass mich in Ruhe. Weg, sage ich. Du sollst mich loslassen, du Schakal, du Räudiger. Weg mit dir, du. Ich knall dich ab, du räudiger Kojote. Au! Was ist denn das? Der Bär! Da ist der Bär! Der Bär ist auch hier. Hilfe! Hilfe! Ich falle! Ich kürze ab! Hilfe! Timmy! Timmy! Hast du das gesehen? Mike Winters, Brownie, Bessie. Sie ist Mike Winters hinterhergesprungen. Bessie, sie lebt, sie ist gesund. Du hattest ja mit allem recht, Timmy. Oh, meine Bessie. Siehst du, es wird alles gut. Ja, Timmy, und nun komm. Wir müssen nach Mike Winters sehen. Er kann nicht tief gefallen sein. Wir müssen ihm trotz allem helfen. Er ist wahrscheinlich verletzt. Aber Bessie ist ja bei ihm. Hör mal. Schnell, Timmy, klettern wir runter. Winters braucht sicher einen Arzt. Ah, der Sheriff wäre mir lieber. Naja. Vorsichtig schleichen Andy und Timmy den Weg entlang. Spähen vorsichtig den Felsabhang hinunter. Nein, so tief ist es zum Glück wirklich nicht. Und da? Mike Winters liegt ohnmächtig auf einem kleinen Plateau. Daneben die bellende Bessie. Komm, Timmy. Er regt sich nicht. Keine Gefahr. Wir können runter. Hier, Andy. Komm hier nach rechts. Hier geht's besser. Aber sieh mal. Bessie. Was macht Bessie? Bessie, hier. Ja, hier bin ich. Warte, gleich bin ich unten. Da bist du ja, meine Gute. Ja, ist ja gut. Endlich habe ich dich gefunden. Ja, ist ja gut, Bessie. Ja, ja, ja, ja. Wir bleiben jetzt zusammen. Du, Andy. Hier, Mike Winters. Ich habe ihn eben angesehen. Er ist ohne Besinnung. Wir müssen schnellstens zurück mit ihm nach Dodge City. Nimm ihm aber vorsichtshalber den Colt ab. Wer weiß, wenn er aufwacht. Okay, Boss. Was ist denn los? Wo bin ich? Das ist doch... Ihr seid doch... Von auch! Oh, ja, wo ist mein Colt? Oh, oh, ihr Hundesöhne! Ihr habt mich... Mich, Mike Winters! Nur halt mal die Klappe, Freundchen. Sei froh, dass wir dich haben. Der alte Doc muss dich nämlich mal gründlich beschnuppern. Deine Haxen scheinen mir nämlich ziemlich aus dem Leim zu sein. Ich will aber nicht. Schweig still, Revolvermann! Wenn du willst, reiten wir eben fort und schicken dir gleich den Sheriff auf den Hals. Der fackelt nicht lange. Aber wenn wir dich bringen, kriegst du wenigstens mildernde Umstände. Los, Timmy, hol die Pferde. Der Kerl muss erstmal einen Kamillentee haben, dann sehen wir weiter. Aber ich... Ach, gibt an und ist schon wieder weggetreten. So, das wäre geschafft. Hast du ihn gut festgebunden, Timmy? Er rutscht dir nicht von deiner Sala. Ja, so, Bessie. Und du bleibst hier an Salas Seite. Wir reiten los. Du, Andy, da wäre nur noch... Weißt du, was mit Brownie ist? Der läuft doch auch hier irgendwo rum. Ja, weißt du, Timmy, es mag dir schwerfallen, aber ich schlag dir vor, lass ihm die Freiheit. Es wird euch beiden besser bekommen. Ja. Ja, ich hatte zwar viel vor mit ihm, aber vielleicht hast du recht. Ich glaube schon. Als Timmy auf dem Drahtseil machst du bestimmt auch genug gute Dollars. Und schließlich, auf der Pineapple Ranch ist immer ein Plätzchen für dich. Na dann, auf zum Jahrmarkt nach Dodge City. Und so ging auf dem Jahrmarkt alles weiter, wie es auch Andy und Bessie seit eh und je vom Jahrmarkt in Dodge City gewöhnt waren. Der Feuerfresser fraß glühende Fackeln, die Schlangenmenschen verrenkten sich. Nur die Leute in Dodge City sprachen noch lange von dem gefürchteten Mike Winters, der bei der Silbermine White Angel von einem Bären und von einem Hund bezwungen wurde.